Blind Date. Noch ein Glas Sekt? Fragt er. Ja, lächelt Sarah, warum nicht? Das ist schon das dritte, denkt sie, aber macht ja nichts. Wer hätte das gedacht? Dass es so einfach wird, so witzig, so spannend. Früher hat sie über so etwas nur den Kopf geschüttelt. Anzeigen, Blind Dates, was soll der Unsinn? Aber dann haben ihre Freundinnen immer wieder davon gesprochen, dass das heutzutage ganz normal ist und dass ja nichts passieren kann. Ein Spiel, aber ganz seriös. Viel besser, als zu Hause herumzusitzen oder in einem Café auf ein Wunder zu warten. Vor allem haben ihre Freundinnen gesagt, hast du alles selbst in der Hand. Du wirst nicht angequatscht, sondern du suchst dir eine interessante Anzeige aus. Du schreibst einen kurzen Brief und das ist schon alles. Und dann? Man trifft sich, lernt sich ein bisschen kennen. Vielleicht wird es nur ein netter Abend, vielleicht ein kleiner Flirt, vielleicht eine gute Freundschaft, vielleicht mehr. Dass es mehr wird, die große Liebe oder so etwas, nun, das gibt es eher selten. Das haben auch Sarahs Freundinnen zugegeben. Und natürlich kann so ein Abend auch mal langweilig und enttäuschend sein, so richtig peinlich. Na und? Ein einziger Abend. Was ist das schon? Was immer spannend sein muss, das ist der erste Moment. Wie eine kleine Filmszene. Blicke und Requisiten. Wie erkenne ich dich? Wie erkennst du mich? Eine Menge Leute und dieses unbekannte X. Und dann die Lösung.